Reichsminister Dr. Goebbels spricht. Verehrte Gäste, meine Volksgenossen und Volksgenossinnen. Wenn vor dem Kriege die große deutsche Kunstausstellung in München im Haus der deutschen Kunst durch den Führer und die Mittagsstunde dieses glanzvollen Festtages eröffnet wurde, dann sammelten sich schon in den Straßen der Stadt der deutschen Kunst, die zugleich die Hauptstadt unserer nationalsozialistischen Bewegung ist, die Menschenmassen, um in dicht gestaffelten Reihen das Herannahen des großen Zuges zu erwarten, deren farbenprächtigen Gruppen und Bildern 2000 Jahre deutscher Geschichte am Auge des entzückten und ergriffenen Beschauers Revue passieren ließ. In diesen Gruppen und Bildern kam alles das zur Darstellung, was die deutsche Nation seit ihrem Werden und Bestehen an Leid und Schmerz, an Sorge und Not, aber auch an Glück und Triumph, an Höhe und an Sieg durchkostet hat. Er zeigt an überzeugenden Beispielen, wie überall, wo sich in unserer ruhmreichen und vielgestaltigen Vergangenheit Männer aufmachten, um das Reich vorzubereiten, zu gründen, zu bauen oder zu verteidigen, die Künste immer ihre treuesten Begleiterinnen waren. In Burgen und Domen, in stolzen Städtegründungen, in Bildern, Dramen, Opern und Symphonien verherrlichten sie jenes unsterbliche Deutschtum, für das unsere Väter kämpften und litten, bluteten und opferten und für das auch heute wieder unser ganzes Volk zum entscheidenden Ringen aufgerufen ist. Die mitreißenden Jubelklänge, die sonst dieses schönste aller deutschen Kunstfeste umbrausten, sind verstummt. Im Geiste glauben wir aus weiter Ferne die dumpfe, grollende Melodie schicksalentscheidender Schlachten zu vernehmen. Der Krieg zeichnet seine Spuren in das Antlitz Europas. Das, was wir ehedem feierten, müssen wir nun wieder einmal verteidigen. Wiederum ist eine kämpfende deutsche Generation angetreten, um in der härtesten Bewährung, vor die ein Volk überhaupt gestellt werden kann, im Kriege zu beweisen, dass sie bereit ist, zu erwerben, was sie von den Vätern ererbt hat. Noch glauben wir in den Ohren die aufjauchzenden Klänge der Bruckner-Fanfaren zu vernehmen, die diesen festlichen Tag früher zu begleiten pflegten. Noch sehen wir den stolzen Zug deutscher Geschichte in einem Rausch von Farben und Bildern an unserem geistigen Auge vorbeiziehen, und wiederum verspüren wir an seinem Ende jene stille Trauer, die uns immer beschlich bei dem Gedanken, dass dieses Ende eigentlich kein Ende sei. Dass da noch nur ein Kapitel hinzugeschrieben werden müsste, jenes Kapitel nämlich, in dem alles Leid und Hoffen, alles scheinbar vergebliche Bluten und Opfern deutscher Generationen in den langen und manchmal wohl auch sinnlos anmutenden Abläufen unserer Geschichte schließlich doch seine Erfüllung finden würde. Diese Zeit der letzten historischen Reife ist nun da. Angesichts dieser Zusammenhänge wird niemand einzuwenden wagen, dass es nicht in diese Zeit passe, zugleich Krieg zu führen und zugleich den Künsten in machtvollen Demonstrationen ihren Platz im Leben des Volkes zuzuweisen. Hier braucht sich nicht nur, hier darf sich sogar kein Gegensatz auftun. Die Kunst gehört zu den unabdingbaren Funktionen unseres nationalen Daseins. Und das erst gibt dem Krieg, den wir gegenwärtig durchfechten, seine unwiderstehliche Stoßkraft, dass er für dieses nationale Dasein überhaupt geführt wird. Unsere Soldaten verteidigen alles, was wir besitzen. unsere Äcker und Felder, unsere Fabriken und Maschinen, unsere Städte und Provinzen, unsere Frauen, Kinder und Familien, aber auch das, was wir den deutschen Geist schlechthin nennen. Die deutsche Kunst und die deutsche Wissenschaft, die Freiheit der Forschung, die Ehre und die Würde der Nation. Es sind das alles jene Werte, die unsere Feinde hassen, weil sie sich ihnen nicht gewachsen fühlen und die sie immer wieder in unserer leid- und wechselvollen Geschichte niederzuhalten oder niederzukämpfen versuchen, ohne Rücksicht darauf, in welcher Gestalt sie ihnen entgegentraten. Stets in gleicher Weise forderten sie sie zu blutigen Kriegen heraus, ob sie nun im alten Reich deutscher Nation oder im friderizianischen Preußen, in der kaiserlichen Monarchie oder im nationalsozialistischen Großdeutschland in das Kräftespiel der Mächte eindrangen. Immer wieder haben unsere ewigen Widersacher versucht, eine ganze feindliche Welt gegen sie zu mobilisieren, und zwar dann am hasserfülltesten, wenn sie zu ihrem Schrecken bemerken mussten, dass Geist und Macht bei uns eine Einheit einzugehen im Begriff waren, in der das ewige Deutschtum dann seinen sichersten Schutz fand. Es klingt heute fast wie blutige Ironie, sie dieselben Phrasen wiederholen zu hören, mit denen sie dem Preußen Friedrichs des Einzigen, dem Deutschland Bismarcks und den Heeren des Weltkriegs entgegentraten, dass ausgerechnet sie dazu berufen seien, die Kultur in Schutz zu nehmen gegen ein Volk, das neben dem Italienischen überhaupt nur der Welt europäische Kulturwerte von Rang und bleibender Dauer geschenkt hat. Es lohnt nicht, sie durch handgreifliche Beweise ihres geschichtlichen Irrtums zu überführen. Sie irren nicht, sie sagen wissentlich die Unwahrheit. Sie operieren nur mit den Begriffen von Kultur und Zivilisation, die ihnen innerlich vollkommen fremd sind, hinter denen sie aber ihre abgefeimten politischen und wirtschaftlichen Eigeninteressen zu verstecken versuchen. Wo haben sie während dieses ganzen Krieges beispielsweise der Kunst in ihren eigenen Ländern eine andere Hilfe angedeihen lassen als die einer verlogenen und zu nichts verpflichtenden demagogischen Propaganda? Ihre Kunstausstellungen liegen leer. Aus ihren Filmateliers haben sie Börsenbüros und Getreidesilos gemacht. Ihre Rundfunkstationen senden quäkende Negerlaute, wenn sie es nicht hin und wieder vorziehen, deutsche oder italienische Musik zu übertragen, da sie eine eigene von Rang nicht besitzen. Ihre klatschhaften Zeitungen sind das getreue Spiegelbild ihres Zustandes geistiger und seelischer Verwahrlosung. Ihre Literatur erschöpft sich in einer ätzenden Gesellschaftskritik, hinter der keine aufbauende Idee steht und die nur ein eitles Herumzeigen ihrer eigenen morbiden Schwächen darstellt. Woher nehmen Sie das Recht, gerade uns gegenüber auf Ihre kulturschützerische Mission hinzuweisen, Sie, deren ganze Geschichte von den blutigen Spuren Ihres Barbarismus, Ihrer Kulturlosigkeit und Zivilisationsfeindschaft gezeichnet ist? Bedarf es für eine wissende Welt überhaupt noch einer Begründung für die nur dem Laien unverständliche Tatsache, dass die westliche Plutokratie nun endlich auch nach außen hin den würdigen Bundesgenossen im sowjetischen Bolschewismus gefunden hat und nicht die Spur von Scham empfindet, wenn sie selbst dieses aufreizende Konkubinat mit verlogenen und heuchlerischen Phrasen als Schutzwehr gegen die angebliche Bedrohung des freien Geisteslebens durch uns empfiehlt? Hier ist vielleicht die akuteste Gefahr bloßgelegt, für die Europa je gestellt war. Erst diese zynische und unmissverständliche Frontenbildung zeigt den erwachenden Völkern, wo wir alle stehen und was wir tun müssen. Wollten wir diese Gefahr übersehen und nicht nach den Forderungen, die sich aus ihr folgern, handeln, dann wäre es um das Schicksal unseres Erdteils getan. Schon einmal haben wir sie als innerliche Opposition beseitigt, als sie uns in der Gestalt der Demokratischen Republik entgegentrat. Und kaum war sie aus dem Wege geschafft, da ging es wie ein großes Erwachen durch die deutsche Nation. Unser Volk besann sich auf sich selbst, seine eigentlichsten und tiefsten Werte, bisher nur verschüttet oder totgeredet, kamen wieder zum Vorschein. Und mit der Blüte unseres politischen und wirtschaftlichen Lebens setzte ein Aufstieg der deutschen Kultur ein, wie ihn selbst die Optimisten unter uns niemals für möglich gehalten hatten. Europa steht heute vor einem ähnlichen Prozess. Und wieder sind wie damals die Kräfte der geistigen Unterwelt am Werke, um die Neugeburt eines Erdteils zu verhindern, wie sie damals die Auferstehung eines gequälten Volkes glaubten einhalten zu können. Sie werden heute an jenem Versuch scheitern, wie sie vor 10 Jahren an diesem gescheitert sind. Die Geschichte setzt mit ehernen Schritten ihren einmal vorgeschriebenen Gang fort. Was fallen muss, das fällt. Und uns bleibt dabei nur die Aufgabe, es zu stoßen. Die lauten Zivilisationsphrasen sind hohl und leer geworden. Sie werden übertönt von der donnernden Sprache der Kanonen, die dem neuen Europa den Weg bahnen. Im Zeichen dieser geschichtlichen Auseinandersetzung, in der Reiche zerfallen und unser Erdteil in einer erdbebenartigen Erschütterung seine neue Formung erfährt, versammeln sich die deutschen Kunstschaffenden hier in München im Haus der deutschen Kunst, um in einem feierlichen Akt der Eröffnung der großen deutschen Kunstausstellung 1941 beizuwohnen. Vieles von dem, was dieses wunderbare Fest vor dem Kriege an Glanz und Farbe umgab, ist auf eine spätere Friedenszeit vertagt worden. Der Führer, der sonst diese Schau deutscher Kunst mit richtungweisenden Worten zu eröffnen pflegte, weilt heute im Osten. Dort wird jetzt Geschichte gemacht. Dort vollzieht sich in diesen Wochen und Monaten die endgültige Wende unseres Volksschicksals und wird damit eine Zeit eingeleitet, die auf noch unübersehbare Dauer hinaus der historischen Entwicklung unseres Volkes eine neue Richtung geben soll. Alle unsere Gedanken und Wünsche sind bei jenen Männern, die diese glanzvolle Epoche unter Einsatz ihres Lebens vorbereiten helfen. Am tiefsten aber fühlen wir uns dabei dem Führer selbst verbunden, der auch in diesem gewaltigen Ringen unseres Volkes gegen die Mächte einer feindlichen Welt die ganze Last der schwersten Verantwortung auf seinen Schultern trägt. Jedes Mal, wenn vor dem Kriege in diesem herrlichen Raum die große deutsche Kunstausstellung eröffnet wurde, saßen wir zu seinen Füßen und lauschten seiner Stimme. Sie gab dann immer, ob sie vergangene Fehler und Sünden der Kunstentwicklung in unserem Volke geißelte und verdammte, ob sie mit einer untrüglichen Logik der literarischen Schwärmerei ohne bildnerische Substanz oder dem feuilletonistischen Geschwätz seniler Kunstpäpste der Vergangenheit den Kampf ansagte, oder ob sie in anfeuerndem Idealismus die Künstler der Gegenwart aufrief zu hohen Werken edelster Kunst im Dienst an unserem Volke, immer war sie uns von gleich vertrautem Klang, immer hörten wir aus ihr mit tiefer innerer Beglückung die warme und so wohltuende Verbundenheit, die den Führer mit allen Künstlern des Reiches verknüpft. Jetzt wirkt er an anderer Stelle für sein Volk und auch für sie. Jetzt führt er seine Heere gegen die Bedrohung unseres nationalen Lebens und auch unserer deutschen Kunst. Dass sie auch in Zukunft blühen und gedeihen kann, dass sie die lange Reihe edelster Schöpfungen aus unserer reichen Vergangenheit fortzusetzen vermag, dass unsere Zeit nicht das Ende unserer Geschichte, sondern einen neuen herrlichen Anfang bringt. Dafür sind unsere Soldaten unter seiner Führung zum Kampf angetreten. Dafür stürmen jetzt unsere Heere nach Osten, um den Feind, der sich anmaßte, mit seinem Barbarismus das Herz Europas überfluten zu wollen, in seine Schlupfwinkel zurückzutreiben. Und dafür schafft auch der deutsche Künstler in den reichen Stunden seiner schöpferischen Einsamkeit seine Werke. Einmal im Jahre tritt er damit hier im Haus der deutschen Kunst vor die breiteste Öffentlichkeit. In strenger Auslese werden diese Werke gesichtet und ausgewählt. Und es ist für uns alle, die wir die Ehre haben, an der Führung des deutschen Kunstschaffens mitwirken zu dürfen, die größte Freude, feststellen zu können, wie nach dem harten und schmerzhaften Eingriff des Jahres 1937 nun die Kräfte freigelegt sind, wie sich von Mal zu Mal das Niveau der ausgestellten Werke zu heben beginnt, wie der Krieg vor allem in dieser so vielversprechenden Aufwärtsentwicklung kein Halt hat gebieten können, sondern sich auch hier als der große Kräftesammler und leidenschaftliche Anspornner erwiesen hat. Man brauchte nur die Asche zu entfernen, dann brannte das Feuer wieder. Und nun bläst der Sturm der Zeit in die Glut hinein und beginnt sie zu hellen Flammen zu entfachen. Der nationale Ehrgeiz hat auch das deutsche Kunstschaffen erfasst. Jeder Maler, jeder Bildhauer, jeder Baumeister weiß heute, dass auch er im Sinne des Ganzen wirkt, dass er nicht mehr abseits von der Öffentlichkeit arbeitet, unverstanden von seinem Volke, aus dem doch sein Schöpfertum entspringt und dessen Ruhm und Größe es darum auch immer gilt. Die große deutsche Kunstausstellung, die wir heute wieder eröffnen wollen, ist keine Angelegenheit für die oberen 10.000. Sie ist längst schon eine Sache unseres Volkes geworden. Hunderttausende deutscher Menschen, wie wir alle in dieser harten Zeit von Pflicht und Sorge überbürdet, werden in den nächsten Wochen und Monaten durch diese Räume gehen, um hier das Reich ewiger Schönheit zu suchen, auf das wir in diesem Kriege so oft und so lange verzichten müssen, um es dafür in einem wunderbaren Frieden für immer wieder zu gewinnen. Sie werden sich in den schweren Tagen und Wochen, die wir durchleben, auch hier wieder zu Bewusstsein bringen, wofür wir alle opfern und verzichten, wofür auch unsere Soldaten kämpfen und wofür unsere Helden gefallen sind. Es ist das Ideal der Freiheit und Schönheit, das uns allen als eine dunkle, nie erfüllte Sehnsucht ins Herz gelegt ist. Und das der Künstler uns in seinen begnadeten Stunden ahnen und aus weiter Ferne erschauen lässt. Aus Not und Sorge, aber auch aus Heroismus und Opfer dieses Krieges wird es sich an jenem glücklichen Tage des Friedens, den wir alle ersehnen, und für den wir deshalb auch mit all unseren Kräften arbeiten und kämpfen, in strahlendem Glanze wieder vor uns erheben. Dann hat unsere Generation ihre Pflicht vor der Geschichte erfüllt. Im Weltkrieg trat sie an, um das Reich zu verteidigen. Im Umsturz stellte sie sich vor, das Reich, um eine Revolution zu gewinnen. Und in diesem Kriege stieß sie die letzten Widersacher unserer Freiheit zu Boden, um einer Epoche des Friedens, des Wohlstandes, der Ehre und auch der Schönheit das Tor zu öffnen. Dann haben wir das Kapitel unserer Geschichte geschrieben, das allem Sehnen, Leiden und Kämpfen unserer Väter von grauesten Vorzeiten an seinen letzten Sinn gibt. Am Nachmittag dieses festlichen Tages wird dann wieder der Führer mitten unter uns stehen. Hoch auf der Tribüne sehen wir ihn, wenn der Zug der 2000-jährigen deutschen Geschichte an ihm vorbei defiliert. Und an seinem Schluss marschieren dann die, die das Kapitel dieses Krieges schrieben. Die Soldaten, die die Vernichtungsschlachten von Kutno, von Andalsnes, von Flandern und von der Maginot-Linie, von Skopje und vom Rupelpass, von Bialystok und von der Berezina schlugen. Dann schließt sich der Ring unserer Geschichte. Und damit ist dann auch die Stunde der Begnadung für unsere deutsche Kunst gekommen. Ihre Bilder und Bauwerke, ihre Gedichte, Lieder und Symphonien werden zum Ausdruck bringen, was wir alle empfinden, das tiefe und unbeschreibliche Glück, Kinder dieser großen Zeit sein zu dürfen. Unser Gruß an den Führer ist Dank dafür und Gelöbnis.